2011, Ghetto Rockstar, Kanye. Komm, sag mir, wer will Krieg? Du VW Golf, ich Need for Speed. Ich scheiß auf Freestyle und Baggy-Hosen. Komm aus der Welt zwischen Dealern und Drogen. Du willst erzählen, wie hart du bist? Welche Schwuchtler hat dich noch nicht in den Arsch gefickt? Das ist Untergrund, das ist Rap, Lederjacke, Drogen, Gewalt und Sex. Es bleibt das, was ich mache. Es ist vorbei, ich schalte auf Attacke. Sag mir, wen willst du imponieren? Ich drück ab, damit du Spaß krepierst. Ich jag euch wie ein General. Redet nicht, weil ihr Schutzgeld bezahlt. Ich chill mit Türken und Jugoslawen. Dein Abitur kann kommen wie ein Blatt. Homie, jetzt wird Blut vergossen. Glaub mir, jetzt wird scharf geschossen. Das ist 9mm auf einen Beat. Du Hurensohn hast die Kugel verdient. Homie, jetzt wird Blut vergossen. Glaub mir, jetzt wird scharf geschossen, das ist 9mm auf einem Beat. Du Hurensohn hast die Kugel verdient. Ihr habt schon lange verloren, welche Hure hat euch geboren? Hau besser ab, Pisser, ich jag dich mit dem Klappmesser. Ihr wundert euch, mangelt Respekt, ihr blamiert euch bei DSDS. Ich hab dich gedisst, geh freudig Spaß. Ich zock Book of Ra, 2 Euro Fach. Du kommst nicht klar auf meine Lines. Ich komm nicht klar auf dein Style, weil Deutschrap Hunde sind. Hat deine Freundin Ace, du Kind. Rede nicht von Geld oder Koks, wenn du noch bei deiner fetten Freundin wohnst. Ich scheiß immer noch auf Partycam. Klick auf Fugits wie Cardi B. Homie, jetzt wird Blut vergossen, glaub mir, jetzt wird scharf geschossen, das ist 9mm auf einem Beat. Du Hurensohn hast die Kugel verdient. Homie, jetzt wird Blut vergossen, glaub mir, jetzt wird scharf geschossen, das ist 9mm auf einem Beat. Du Hurensohn hast die Kugel verdient. Homie, jetzt wird Blut vergossen, glaub mir, jetzt wird scharf geschossen, das ist 9mm auf einem Beat. Du Hurensohn hast die Kugel verdient. Homie, jetzt wird Blut vergossen, glaub mir, jetzt wird scharf geschossen, das ist 9mm auf einem Beat. Du Hurensohn hast die Kugel verdient.